Der Sieg ist dein und mein. Der Sieg wird unser sein. Der Sieg ist dein und mein. Der Sieg ist dein und mein.